Die Präsentationsform der Ausstellung ist originell. Um den Totenkopfobjekten einen passenden Rahmen zu geben, hat die Volkskundlerin Ulrike Neurath, Kuratorin der Ausstellung, eine moderne Kaufhausszenerie entwickelt. In der ersten Abteilung stapeln sich auf weißen Regalen und Tischen bunte T-Shirts, Unterhosen und Pullover. Alltagsmode, die mit Totenköpfen verziert ist. Die Todesmotive tauchen seit einigen Jahren in unserer Alltagswelt auf. Es ist so, dass wir im Grunde die Todesmotive konsumieren. Und wenn man etwas konsumiert, dann passiert das am ehesten zum Beispiel in einem Kaufhaus irgendwo in einer Shopping Mall. Und deswegen lag es nahe, diese Ausstellung wie ein Kaufhaus zu inszenieren. Die einzelnen Abteilungen des sogenannten Sepulkralkaufhauses widmen sich verschiedenen Themenbereichen und sind durchgängig konzipiert, hell und freundlich. Die Analyse der Totenkopfsymbolik in der Jugendszene war für die Volkskundlerin Ulrike Neurath von großem Interesse. Vor allem die Subkultur der 1970er und 1980er Jahre schmückte sich gerne mit Totenkopfmotiven. Allen voran die Punk-Szene bzw. die sich daraus speisende Gothic-Punk-Szene, die ja eine Affinität, eine Nähe zum Morbiden entwickelt hat und dann natürlich auch mit entsprechenden Attributen, mit bestimmten Symbolen, Todessymbolen sich auch umgeben hat, sich damit geschmückt hat. Und der Hintergrund war, sich einmal von einer oberflächlichen Bürgerlichkeit abzugrenzen, also sich quasi vom Establishment abzugrenzen und natürlich auch eine gewisse Lebenseinstellung oder ein bestimmtes Lebensgefühl darüber zu signalisieren. Mit dem Totenkopfsymbol wollen bestimmte soziale Gruppen eine gewisse Coolness zeigen. Der angstfreie Umgang mit dem Tod, die zur Schaustellung eines Totenschädels auf der Haut in Form einer Tätowierung oder auf Kleidungsstücken und Schmuck soll die Botschaft vermitteln, dass man den Tod nicht fürchtet. Besonders die Gothic-Szene begreift den Tod nicht als Feind, sondern eher als Gefährten. This is the end, my only friend, the end. Die dunkel gekleideten Gothic-Anhänger, von vielen gemeinhin als Gruftis bezeichnet, haben eine besondere Vorliebe für die Schauerromane des späten 18. und des 19. Jahrhunderts entwickelt, für die Gothic-Novels aus England. Vor allem die Literatur des viktorianischen Zeitalters dient der Gothic-Szene dabei als Vorlage. Mary Shelleys Frankenstein, Bram Stokers Dracula oder die düsteren Werke von Edgar Allan Poe. Ich glaube, dass es in der Gothic-Szene gemeinhin so ist, dass man diesen Hang zum Morbiden aus einem Interesse hat, aber in der Regel nicht, weil man eine persönliche Todessehnsucht hat. Ich glaube, man sieht in diesem Hang zum Morbiden einfach eine sehr krasse, eine sehr drastische Abgrenzungsmöglichkeit zur Bürgerlichkeit, zum Mainstream. Und womit kann man mehr schockieren? Sicherlich ja, mit dem Tod als mit dem Leben. Was bestimmten Gruppen der jungen Subkultur als Symbol für Anarchie, Protest und Absonderung dient, wurde in den letzten Jahren zum Modegag und auf T-Shirts und Unterwäsche zur Massenware. Natürlich haben die Subkulturen ein bisschen damit zu kämpfen, dass das Subversive, was sie ja über ihre Kleidung, über ihren Kleidungsstil ausdrücken wollen, dass dieses Subversive im Grunde ein bisschen verloren geht, dadurch, dass es der Mainstream abkupfert. Bei ihren umfangreichen Recherchen und Konsumanalysen im Vorfeld zur Ausstellung hat Ulrike Neurath festgestellt, dass Totenkopfsymbole auch im Kinder- und Kleinstkindermodesegment beliebt sind. Selbst Totenkopfwindeln werden im Handel angeboten. Und sogar extravagante Designer schmücken ihre teuren Modekreationen mit Totenkopfmotiven und haben dadurch das einstige Symbol der Subkultur salonfähig gemacht. Beispielsweise von Alexander McQueen, der erstmals mit diesem Motiv in einer Haute-Couture-Schau 2001 für Furore sorgte. Und er hat in seine Kollektion dann aber immer wieder den Totenschädel, also den Skull, eingearbeitet und der ist quasi unfreiwillig zu seinem Markenzeichen geworden, in der Folge, dass viele andere Design- und Bekleidungshersteller an diesen Trend, den er gesetzt hat, dann drangehängt haben. In der Popularität von Skeletten und Totenschädeln sieht Ulrike Neurath nicht etwa nur einen oberflächlichen Modetrend, sondern ein Phänomen der Gegenwartsgesellschaft. Man kann daraus im Grunde ableiten, dass der Tod als eine biologisch unumstößliche Tatsache so nicht wahrgenommen wird, sondern der Tod, der Totenschädel, wird im Grunde absolut vermenschlicht, er wird absolut verniedlicht. Wenn wir ein T-Shirt tragen mit dem Totenschädel, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir darüber reflektieren, dass wir uns über den eigenen Tod Gedanken machen. Im Gegenteil, wir haben so ein T-Shirt an und weisen den Tod aber ganz weit von uns. Die enge Verzahnung von Mode und Tod hat zu einer Trivialisierung des Totenkopfsymbols geführt, das in vergangenen Jahrhunderten noch eine ganz besondere Bedeutung hatte. Seit der Antike werden Skelettmotive in Mosaiken und Wandbildern verwendet, um mahnend an die Vergänglichkeit des irdischen Lebens zu erinnern. Ein weit verbreiteter Vanitas-Kult kam in der Renaissance auf. Todessymbole wurden auf Gemälden, Zeichnungen und Grabsteinen dargestellt. Sie waren im öffentlichen Raum und in den Wohnstuben allgegenwärtig. Dass man sie vor sich hatte, um sie wirklich aus einem ernsten, aus einem christlichen Hintergrund zu betrachten, um sich mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen, dass man solche Motive durchaus auch auf Textilien oder auf Accessoires hatte. Sogar die Priesterumhänge der Barockzeit waren mit einem Totenschädel mit gekreuzten Gebeinen verziert. Es gab auch andere Motive der Vergänglichkeit, zum Beispiel das Stundenglas. Oder wenn wir an die Accessoires denken früherer Zeiten, da gab es den sogenannten Trauerschmuck oder den Totengedenkschmuck, der auch mit solchen Motiven durchaus ausgestattet war. Eine ganz wichtige Wurzel der Totenkopfsymbolik liegt für Ulrike Neurath in den Totentanzdarstellungen, die vor allem ab dem Spätmittelalter als Memento Mori, als Mahnung an den Tod populär wurden. Der Totentanz, der daraus besteht, dass ein Toter oder ein verwesener Leichnam in einen Tanz, in einen Reigen mit einem noch lebenden tritt, der ist manchmal sehr lustig in der Tat dargestellt, auch sehr schelmisch. In späterer Zeit, mit Beginn der Neuzeit, sind die Darstellungen etwas ernster geworden und was dahinter steckt, ist einfach die Aussage, dass vor dem Tod letzten Endes alle Menschen gleich sind. Diese religiöse Interpretation des Todes verliert in der modernen und sehr sakral geprägten Gegenwartsgesellschaft immer mehr an Bedeutung. In früheren Jahrhunderten waren Leben und Tod sehr eng miteinander verknüpft. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts war es auch in unserem Kulturkreis üblich, enge Verwandte zu Hause bis zu ihrem Tod zu begleiten und sie nach ihrem Tod im Haus aufzubahren, um von ihnen gebührend Abschied nehmen zu können. Heute stirbt man meistens im Krankenhaus. Die Bestattung übernimmt ein professionelles Bestattungsunternehmen. Der Tod ist anonymisiert und kommerzialisiert und zum Tabuthema geworden. Der Tod ist Störenfried in einer Gesellschaft, die auf die Optimierung aller Betriebsabläufe größten Wert legt, kritisiert der Wuppertaler Pfarrer Manfred Alberti den heutigen Umgang mit dem Tod. Dieser tabuisierte Umgang mit dem Tod und die Allgegenwart der Totenkopfmode, das verdeutlicht die Kasseler Ausstellung, müssen dabei kein Widerspruch sein. Kuratorin Ulrike Neurath. Wenn wir einen Totenschädel zum Beispiel auf dem T-Shirt tragen, dann ist das nicht der persönliche, der eigene Tod, der einen selbst persönlich betreffen könnte, sondern es ist im Grunde immer der Tod eines anonymen anderen, beziehungsweise der Tod, von dem man hofft und glaubt, dass er noch sehr weit von einem entfernt ist. Und deswegen können wir so entspannt damit umgehen. This is the end.